Protokolle 12-16. Diese Angriffe werden gleichzeitig dazu dienen, dem Volke glaubhaft zu machen, dass es die Redefreiheit besitzt. Unsere Vertreter werden so die Möglichkeit haben zu behaupten, dass die gegnerische Presse nur schwätzt, weil sie keine sachlichen Gründe gegen unsere Maßnahmen anführen kann. Protokolle 12-17. Durch diese für die Öffentlichkeit nicht erkennbaren Methoden werden wir Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Vertrauen gewinnen.